Das englische Harvest-Label stellte Anfang der 80er seine Arbeit ein. Es gab unzählige Konkurrenten und unzählige kleine Labels, die mit dem Aufkommen der neuen Klänge von Punk bis New Wave ihre eigenen Vorstellungen verwirklichten. Eine der letzten großen Gruppen, die Harvest Ende der 70er, Anfang der 80er unter Vertrag hatte, waren die englischen Wire. Ihre anfänglichen intellektuellen Punk-Songs wichen nach und nach der Größe und der Kälte des New Wave, und 154, eines der legendären Alben der 80er, demonstriert, wozu diese Gruppe fähig war, und auch wieder so ein Moment, wo einem beim Zuhören Angst und Bange werden konnte.